Abschnitt 204 von Kinder- und Hausmärchen von Jakob und Wilhelm Grimm. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Rose. Et war's mal eine arme Frugge, der hatte zwei Kinder. Dat Jungeste musste alle Tage in den Wald gorn und langen Holt. As et nun mal ganz wie Zöcken geht, kam so ein klein Kind, dat war's awerst ganz wacker zu em und holp flitig Holt lesen und drucket auch bis für dat Hus. Dann war's et awerst, eh ein Augenschlecksken verging, verschwunden. Dat Kind, dat vertellte et sine Morder, de wullet awerst nit glöwen. Uppet lest brachte et den Rause mit und vertellte, dat schöne Kind hätte em diese Rause gieben und hätte em sagt, wenn der Rause upblöd war, dann wullet wir kommen. Die Mutter stellte der Rause ins Wasser. Einen Morgen kam dat Kind gar nicht ut dem Bette. Die Mutter ging zu dem Bette hin und fand dat Kind taude. Et lag aber ganz anmutig und der Rause was den sulftigen Morgen upblöd. Ende von Abschnitt 204.